Lektion 5 Übung GA Beispiel Wir müssen die Tabletten kaufen. Die habe ich schon gekauft. Die habe ich schon gekauft. Die habe ich schon gekauft. Bitte beginnen Sie. Wir müssen die Tabletten kaufen. Die habe ich schon gekauft. Wir müssen die Übung machen. Die habe ich schon gemacht. Wir müssen das Auto holen. Das habe ich schon geholt. Wir müssen die Reise buchen. Die habe ich schon gebucht. Wir müssen den Chef fragen. Den habe ich schon gefragt. Wir müssen die Arbeiten planen. Die habe ich schon geplant. Wir müssen das Programm starten. Das habe ich schon gestartet. Danke.